Von gewaltigem Einfluss auf die Kultur wurde die Entdeckung der Bronze, eine Mischung von Kupfer und Zinn. Nach dem Bericht Platos über Atlantis muss der Reichtum der Aias an Bronze ein ganz ungeheurer gewesen sein, sonst wäre es nicht möglich gewesen, dass sie ihre Burgmauern mit Bronzeplatten hätten bedecken können. Die ägyptischen Priester berichteten dem Solon, dass die Insel Atlantis für die Bedürfnisse des Lebens alles lieferte, was der Bergbau an gediegenen oder geschmiedeten Erzen darbietet, darunter auch besonders eine Art Messing, das man an vielen Stellen der Insel förderte und das von den Aias nächst dem Gold am höchsten geschätzt wurde. Ihre Bronze hatte eine Feuerfarbe, daher die begeisterten Mitteilungen der Alten von den leuchtenden goldenen Toren und Mauern der heiligen Stadt Gottes. Auf die goldene leuchtende Stadt Gottes beziehen sich auch Hesekiel 27, 10 und 11, Zacharias 9, 2, Johannes Offenbarung 17, 4 und 18, 18, 16 und 21, 18. Waffen und Schilde der arischen Heere waren ebenfalls aus Bronze. Von der Verarbeitung von Erzen unter der Herrschaft der Asen sagt uns die Edda in der Seherinnen Gesicht. Die Asen einten sich auf dem Idafelde, Hof und Heiligtum hoch sich zu wölben, erbauten Essen und schmiedeten Erze, schufen Zangen und schön gezähnt. Die Priester zu Seis teilten dem Solon auch mit, dass auswärtige Länder dem atlantischen Staat manche Erze zuführten. Die Erfindung der Bronze machte ein reiches Kulturleben und den Bau von Handelsschiffen möglich. Eine große Handelsflotte entstand und ein reger Handelsverkehr brachte Erze aus allen Ländern in das industriell und gewerblich aufblühende Babylon mitten im Meere. Die im Goldland Ophir in Südostafrika gefundenen zahlreichen Goldgruben des Altertums, etwa 60.000, durften wohl schon von atlantischen Unternehmern erschlossen worden sein. Frobenius weist nach, dass Atlantis auch mit Westafrika, Senegambia und Nigeria in Handelsbeziehungen stand und dass die großen hellfärbigen Jerubengeschlechter der heiligen Stadt Ise wohl verniggerte Reste einer atlantischen Kolonialbevölkerung seien. Auch die Funde Schliemanns beweisen den atlantischen Handelsverkehr. Die Industrie auf Atlantis erhielt einen modernen Anstrich und eine sehr neuzeitlich anmutende Entwicklung durch die Entdeckung des Eisens. Auf Atlantis und in seinen Kolonien setzte der Gebrauch des Eisens sehr früh ein. Die Erfindung und Verwertung des Eisens ist von so weitgehender Bedeutung für die Entwicklung der Kultur, dass ihm der auffällig an die Aias erinnernde gotisch-indogermanische Namen Aias Eisen beigelegt wurde. Die ägyptischen Priester erzählten dem Solon nichts von dem Gebrauch des Eisens auf Atlantis. Aber Ovid spricht in seinen Verwandlungen, welche die alten Überlieferungen der Vorzeit enthalten, von dem goldenen, silbernen, ehernen, also bronzenen und eisernen Zeitalter. Auch die Berichte der Bibel, die sich auf Atlantis beziehen und aus der atlantischen Zeit stammen, gebrauchen bereits das Wort Eisen, so die Johannes-Offenbarung 9, 10, 15 und 12, 5. Also war der Gebrauch des Eisens schon vor rund 12.000 Jahren auf Atlantis bekannt. Die Schnelligkeit der Kulturentwicklung ist eben in jedem Erdteil und in jedem Lande, je nach den Verhältnissen und Bedingungen, verschieden. Wenn man also bereits auf Atlantis die Bearbeitung des Eisens kannte, so darf es nicht überraschen, dass man Eisen in Ägypten schon zur Zeit der ersten Dynastien benutzte. Auch in andere Länder brachten die Atlanter die Kenntnisse des Eisens. In China wurde schon vor 4000 Jahren bei der Stadt Yaing'anzu eine Pagode aus Eisen im Gewicht von etwa 1 Million Kilogramm errichtet. 3000 Jahre vor Christi war in Indien der Gussstahl und schon 900 Jahre vor Christi war selbst rostfreies Eisen bekannt. In Palästina entdeckte man Heißluftgebläse zur Bereitung von Eisen und die Ausgrabungen in Mesopotamien und Ägypten förderten aus den untersten Kulturschichten Eisengeräte zutage. Nach den Berichten der Bibel war bereits das vorjüdische Kanaan sehr reich an Eisen und Eisenerzen. Mit der Entdeckung der Metalle erklomm die atlantische Industrie und Kultur einen Höhepunkt der Entwicklung, die an die unsrige in der Gegenwart in sehr vielen Dingen herangereicht hat, wenn nicht sogar sie übertraf. Das sieht man an den Resten der atlantischen Kultur bei den Azteken, Tolteken, Mayas und Inkas, bei den Babyloniern und Ägyptern. Die arischen Erbauer der nach Bunsen 20.000 Jahre alten Cheops-Pyramide besaßen eine gründliche, bewundernswerte Kenntnis der Statik und Mechanik. Bei der Berechnung der Pläne hat unzweifelhaft auch die Zahl Pi Verwendung gefunden. Beziehungen der Pyramide zum Sonnenjahre, zur Präzession der Tag- und Nachtgleiche sind unverkennbar. Auch waren den alten Ägyptern bereits die Gesetze des elektrischen Funkens und der Leitung der Elektrizität bekannt. In ägyptischen Tempeln wurden Kupferdrähte aufgefunden, die zweifellos diesem Zweck dienten. Eine aufgefundene Inschrift besagt, dass 100 Fuß hohe, mit Kupfer beschlagene Mastbäume vor den Tempeln zum Auffangen der Blitze dienten. Auch Obelisken und Kupferhauben verfolgten diesen Zweck. Die Herstellung des künstlichen Myrissees mit einem Umfang von 75 Kilometern, einer Oberfläche von 175 Quadratkilometern und einer Tiefe von 50 Klaftern geschah mittels physikalischer Kenntnisse oder mechanischer Hilfsmittel, von denen wir uns heute noch keine Vorstellung zu machen vermögen. Auch über chemische Kenntnisse verfügten die Ägypter, die unsere moderne, hochentwickelte Chemie heute noch nicht, trotz allem Scharfsinns, zu enträtseln vermochte. Unerreicht ist bisher die altägyptische Farbenchemie. Schon 1600 Jahre vor Christus war in Ägypten das Pulver und die Papierfabrikation bekannt. Die Papierherstellung kannten auch die mittelamerikanischen Kulturvölker. Die Wasserleitung, welche Salomo nach uns unbekannten hydraulischen Gesetzen zur Versorgung Jerusalems erbauen ließ, ist eine der größten technischen Leistungen aller Zeiten überhaupt. Siehe Chronik 30 bis 32. In den untersten Kulturschichten von Mykene, die fraglos aus atlantischer Zeit stammen, fand man auch bereits Glas. In Peru überrascht die Anwesenheit des Kreuzes in allen Formen und der Kleinkunst, auf Textilien, in der Keramik. Von Peru aus strahlt das Kreuzesmotiv radial über Südamerika. Beliebte Ornamente der Indianer waren Kreuze, Taube und Fische. Die Taube mit dem Kreuz zeigen wiederholt amphorenähnliche Urnen, Beispiel im Frankfurter Völkermuseum. Siehe auch Alois Heim, Kreuze, Hakenkreuz und urmotivische Wirbelornamente in Amerika, Wien 1891, und P. Saint-Yves über das Kreuz bei den Mount Builders, bei den Gaspe-Indianern, den Dakotas, Ojibwas, Najavos sowie den kalifornischen Stämmen. Seiden- und Baumwollgewebe finden sich in den peruanischen Grabkammern wie in Ägypten. Der Hauptgott der Peruaner war nach indianischen Erzählungen aus einem überseeischen Lande gekommen und sei eine große, hagere Erscheinung mit langem Barte gewesen. Was wir als große Errungenschaften der modernen Kultur preisen, ist vielfach nichts als eine Wiederholung uralter arischer Erfindungen, deren Kenntnis freilich auf einen kleinen Kreis Wissender aus dem arischen Herrenvolk beschränkt blieb und mit deren Ausrottung in der großen Aria-Bartholomäus-Nacht zum größten Teil verloren ging. Siehe hierzu Abschnitt 27 bis 29. Vergegenwärtigt man sich, welche überaus große Ähnlichkeit die hochentwickelten vorgeschichtlichen Kulturen in Europa, Ägypten, Asien und Amerika zeigen, so kommt man zu dem Ergebnis, dass sie alle einer gleichen Rasse, der Ariogermanischen, ihr Dasein verdanken und dass bei der Gleichheit der vorgeschichtlichen Arier und ihrer noch ziemlich großen Rassenreinheit eine sich über die ganze Welt erstreckende gleiche arische vorgeschichtliche Kultur angenommen werden muss.